Moment, Also normaler Ton Moment. ist der ungefähr. Hallo. Ja, oh, das ist gut. Das ist eine gute Qualität, Ja, so glaube ich. ungefähr reden. Ja, ich habe das auch ein bisschen hier über dem Kopfhörer, sodass ich weiß, du kontrollieren kann, wenn das ausfällt. Letztes Mal ist mir das ja passiert. Na schön, Christoph, dann Na schön, spielen wir also jetzt mal hier. machen wir mit du oder mit sie? Machen wir mit du, weißt du, Ja, es das wird ist. sonst zu künstlich, glaube ich. Ja, man kann es schlecht leugnen, dass man sich kennt, ne? Na gut, Christoph, also machen wir mal ein Literaturgespräch und das lassen wir damit anfangen. Also nach Peter Paul Zahl und Peter Jürgen Boock bist du nun der dritte Ex-Terrorist, der sich im Knast zum Schriftsteller geläutert hat. Das reicht fast schon für einen Verein oder für eine eigene Sektion im Deutschen Schriftstellerverband, ne? Und ich denke, man kann es den Leuten nur nicht übel nehmen, wenn sie allmählich zur Auffassung kommen, dass Schriftsteller ein lichtscheues Gesindel sind und dass sie eigentlich am besten arbeiten, wenn man sie bei Wasser und Brot im Kerker schmachten lässt, nicht so wie Floristan. Und da Ja. erwarte ich von dir natürlich jetzt ein scharfes Dementi. Ja, ne, das stimmt gar nicht. Ich habe das schon immer gesagt. Die besten Knast sind eigentlich die besten Bedingungen, um zu schreiben. Andere Schriftsteller, die gehen freiwillig in den Knast. Also, ich weiß gar nicht, was du daran auszusetzen hast. Was ist denn daran schlecht? Ja, ich meine, darauf kommen wir später noch mal. Oder ich meine, man könnte es ja auch gleich machen. Es muss doch eine. Du könntest vielleicht erklären, warum das dann so gut ist. Gut, das kann ich nicht für Peter Paul Zahn und Peter Jürgen Boock erklären. Und ich finde es auch irgendwie nicht gut, das nur unter dem Gesichtspunkt des Knastes uns da gleichzuschalten einfach, sondern eher unter dem, was wir schreiben, wenn das dasselbe ist. Die Bedingungen, unter denen einer schreibt, sind ja nun nicht mal, sind schon, haben einen Einfluss, aber sind nicht das allein Entscheidende von dem, was sie schreiben. Und dann kann ich, um die Frage zu beantworten, von mir nur sagen, ich bin gezwungenermaßen drauf gekommen, was sollte ich anders machen im Knast? Ich kann nicht Videoarbeiten, ich kann nicht malen. Ich kann keine Musik machen, also blieb mir nur das Schreiben. Mit Sprache irgendwas machen. Ja, ich meine, das wäre immerhin eine Erklärung dafür. Ich meine, warum? Aber da komme ich doch jetzt wieder auf die anderen auch zurück, nicht auf Burg und Zahl. Also warum immerhin drei Leute, die mal früher was ganz anderes gewollt haben, also in der Haft doch glatt umgepolt sind, ne? Naja, das Warum stimmt nicht. sind? Zahl hat vorher schon einen Roman veröffentlicht. Ah ja. Also dann geht Also das vielleicht. Zahl hat das weitergemacht, was er vorher schon gemacht hat. Boock hat das gemacht, was viele machen, nämlich hauptsächlich über ihre Situation im Knast schreiben, was sehr, sehr viele Gefangene machen, was normalerweise nur nicht die Publizität bekommt, die halt Boock hat aus anderen Gründen. Ja. Und ich habe es gemacht, weil ich vorher eigentlich nur visuell gearbeitet habe, als Schauspieler und mit Video und mit Fotografie und solchen Sachen. Und es dann eigentlich auch sogar als eine Art heilsamen Zwang fand, mich mal mit Sprache beschäftigen zu müssen. Ja, ich meine, dieses Wort vom heilsamen Zwang, das hast du ja auch in der Süddeutschen benutzt. Und in dem Zusammenhang möchte ich mal auf so eine kleine Geschichte von dir kommen, nämlich auf die erste in deinem Buch, ne? Ja. Also der erste Ach Text so, deines ja. Buches, nicht, das ist so eine kleine Kurzgeschichte. Man sollte vielleicht den Inhalt kurz schildern. Ein Filmakademie-Student namens Clemens, der leidet unter der Leere in seinem Kopf, nicht? Er führt sie auf die Enge der Verhältnisse zurück. Er jettet also nach Paris und findet dort auch tatsächlich das Klischee vor. Alles wie bei René Clair, die Kulissen sind sehr schön, aber es gefällt ihm nicht. Besser geht es ihm erst, als er sich absichtlich aus der Idylle herausstrampelt und in das Straßengewirr von Paris eintaucht. Und dann schreibst du so einen kleinen Satz, den ich mal zitieren möchte. Also du beschreibst deine Empfindungen dabei und dieser Satz heißt: Ihm war, als wandelte er auf dem Rubikon, ne? Diesem Clemens. Und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Also man sollte vielleicht dazu sagen, weil nicht jeder weiß es mehr. Rubikon ist dieses Flüsschen, was Caesar Ja. überschreiten musste, um in Rom die Macht zu ergreifen. Nun ist es eine Sache, ob man die bedeutungsträchtigen Redensarten vom Rubikon kennt, nicht? Eine ganz andere Sache ist es aber, unmittelbar so auch zu fühlen. Das würde doch jetzt bei diesem Clemens eigentlich bedeuten, dass er sich sehr intensiv mit Julius Caesar und seinen putschistischen Ambitionen beschäftigt hat und sich mit ihm identifiziert hat, sich in Caesar so hineingelebt hat. Stimmt das? Ist das Das eine. finde ich also viel zu platt und direkt auf eine Interpretation hingelesen. Ich verstehe unter Rubikon, ich meine, der Satz ist war an der Kippe und hätte ich ihn auch beinahe rausgeschmissen, weil er zu dick ist und weil er eben so eine Assoziation natürlich ranholt. Aber ansonsten habe ich damit gemeint, dass er irgendwie spürt, dass irgendwas Entscheidendes in der Luft liegt, aber er eigentlich gar nicht weiß, was. Und dann ist ja eigentlich die Sache, über den Rubikon zu wandern, das nämlich da auf die eine oder die andere Seite. Und aber auf dem Rubikon heißt, er kann sich ja überhaupt nicht entscheiden. Es gibt ja, ist ja auf beiden Seiten gleich. Aber das Rubikon, das bedeutet doch es bedeutet, passiert irgendwas. Ja, eine Zäsur. Ja. Mehr nicht als eine Zäsur. Und die steht irgendwie bevor. Aber welche, das weiß er nicht. Das weiß kein Mensch, das weiß auch sonst niemand. Aber würde nicht, wenn er um zu beschreiben, dass er sich an so einem Point of No Return befindet, wenn er dazu das Bild benutzt, das ihn war, als wandelt ja, er auf den also Rubikon, ich meine, da bieten sich doch eigentlich solche Interpretationen an, denn es gibt ja sehr viele Möglichkeiten auszudrücken, dass man sich an einer Scheidelinie befindet, dass eine Zäsur unmittelbar bevorsteht oder dass man sich in einem Zustand befindet, wo man sich nicht entschließen kann. Nicht? Wenn jetzt das Bild Rubikon auftaucht, dann denkt man doch recht zwangsläufig an Caesar. Und es wäre doch verwunderlich, also wenn jetzt dieser Figur, dieser Zusammenhang nicht zumindest vorbewusst auch klar gewesen wäre. Glaubst du nicht? Habe ich jedenfalls nicht, da hast du mich höchstens dann auf eine Stelle gebracht, auf die ich nicht genug nachgedacht habe. Ja. Aber ich glaube nicht, dass jeder, der das liest, sofort an Caesar denkt, sondern an diesen allgemeinen Spruch. Gut, die Geschichte geht dann weiter. Je garstiger die Gegend, nicht, je verworrener die Lage, desto wohler fühlt sich dieser Clemens. Mhm. Und dann schreibst du wieder einen Satz, den ich kurz zitieren möchte. Irritiert in seinem Glück konstatierte er ein neues Gleichgewicht anziehender Pole in sich. Er, und da frage ich, ist das ein Druckfehler, er hob ihn auf eine höhere Stufe. Ich bin ein Genie. Soweit das Zitat. Da habe ich nun wieder eine Frage. Nämlich Bipolarität und die Vorstellung vom Gleichgewicht. Das sind ja eigentlich nicht unmittelbare Empfindungen und Gefühle, sondern das sind doch analytische Bestimmungen des denkenden Verstandes. Und deshalb, glaube ich, kann man ausnahmsweise an so einer Stelle mal den Autor, wenn man ihn nun griffbereit hat wie jetzt, fragen, was damit gemeint ist. Das ist gemein. Das ist immer die dümmste, also die gemeinste Frage, die man einem Autor stellen kann. Weil ich nämlich, und da kann ich erstmal generell fragen, ich finde es am unwichtigsten, was der Autor gemeint hat. Mich interessiert umgekehrt, wenn Leute das gelesen haben, was stellen sie sich darunter vor? Und das, was ich gemeint habe, ist, finde ich, ziemlich irrelevant, weil ich bin ja nicht in dem Kopf dabei, von dem, der das liest, sondern ich schreibe das, damit es dasteht, in der Hoffnung, dass jemand, der das liest, in seinem Kopf irgendwas passiert. Und was bei mir passiert ist, ist einfach diese Vorstellung oder vielleicht auch die Erfahrung, dass wenn sich zwei Pole, die sich einander abstoßen und anziehen und weit weg sind, dass daraus eine Art Gleichgewicht entsteht. Und im Grunde geht es in der Szene ja eigentlich nur darum, oder mir ging es bei der ganzen Geschichte nur darum, dass der verrückt wird und sich einbildet, er würde jetzt auf den Höhepunkt seines Zustandes geraten. Gut, weißt du, ich frage nur deshalb, ich würde sonst auch nicht fragen, also wie das gemeint ist, nur weil du selber so in analytischen Kategorien sprichst. Also wenn das jetzt Bilder wären, unmittelbare Bilder, dann wäre die Frage kaum berechtigt, was der Autor damit meint. Aber wenn du eben Kategorien verwendest, die aus den Natur- und Gesellschaftswissenschaften kommen, wie Bipolarität und Gleichgewicht, das sind ja zunächst mal wissenschaftliche Theoreme, dann bietet sich natürlich die Frage an, wissen zu wollen, was in diesem analytischen Sinne auch an der Stelle gemeint ist. Aber wir brauchen darauf nicht rumzureiten, denn das Wichtige kommt eigentlich noch. Ne? Die Geschichte, ich fahre also wieder fort in dieser ersten kleinen Geschichte. Dieser Clemens, man würde sagen so ein bisschen ein Schlaffi, ne? Der irrt jetzt also durch die Straßen von Paris. Und hat eben gerade gesagt, ich bin ein Genie. Ne? Wo ein Genie ist, ist bekanntlich der Wahnsinn nicht weit. Und in einem Anfall von Wahnsinn begeht Clemens nun einen Mord. Das ist nicht sicher. Ist nicht gesagt. Gut, meine Kann Interpretation. Dann gut, das ist möglich, ja. Ich interpretiere es halt einfach mal so. Ja. Jetzt darfst du aber auch nicht widersprechen als okay. Autor. Okay, das lasse ich dir auch. Das ist möglich, Nach Festnahme und Verhör ist er nun also allein in seiner Zelle. Und du schreibst dann eine längere Passage, die ich zitieren möchte. Also Zitat: Verwundert meinte er, also dieser Clemens in der Zelle sogar, ein Gefühl verhaltenen Jubels in sich zu spüren, als hätte er es geschafft. Eine ruhige Reinheit erfüllte ihn, fast eine Art Dankbarkeit gegenüber der Situation, in der er sich befand. Jenseits banaler Notdurft glaubte er in sich einen intellektuellen Freiraum wiederzufinden, der ihm gestattete, seine Fantasie endlich unbehindert entfalten, ungezügelt davonjagen lassen zu können. Eine Art Euphorie bemächtigte sich seiner, verwundert ließ er immer wieder das Wort Freiheit seine Gedanken passieren, als ob er zum ersten Mal die Gelegenheit hätte, tatsächlich frei zu sein. Ohne es zu merken, begann er auf und ab zu gehen. Hier die Vision eines Films festhalten. Er würde Großes gestalten. Zitat Ende. Christoph, das hat mich verdammt erinnert an das, was, also nicht Clemens, sondern was Christoph Wackernagel in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung gesagt hat. Da wurdest du nämlich gefragt, und du hast ganz ähnlich argumentiert wie eben, ob es in der Haft besonders schwierig sei zu schreiben, und du hast geantwortet: Ich glaube eher, das ist eine besonders gute Schreibsituation, die sich andere, die schreiben, eigens künstlich schaffen müssen. Ja. Jetzt wäre natürlich meine Frage: Was ist das besonders Günstige an der Haft? Naja, das ist jetzt mehreres zusammen. Also das, zum einen habe ich das auch deswegen geantwortet aus einem gewissen Trotz heraus, weil mich das ankotzt mit dem Gejammer von der Haft immer. Die Haft ist schon schlimm und es ist schwer und man kriegt Kopfweh und so weiter und so fort. Das ist alles schlimm. Aber mich kotzt es an, wenn man immer sagt, das ist alles nur fürchterlich. Es ist objektiv so, dass tatsächlich positive Momente in diesem Sinne drin sind. Das ist aber eine Paradoxie. Das ist eine allgemeine Paradoxie und die beruht schon auf meiner Erfahrung, wie zum Beispiel ich mal festgestellt habe, dass der Hofgang, dieses eine Stunde lang im Kreis rumlaufen, eigentlich eine Art von Flanieren noch ist, wie es sie früher gab und wie du sie heute tatsächlich nicht mehr hast. Ich merke es ja auch jetzt, wo ich aus der Haft draußen bin und wo jetzt andere Zwänge plötzlich kommen und ich zu gewissen Sachen nicht mehr komme, die ich jetzt habe. Ich habe auch in der Haft zum Beispiel wahnsinnig viel lesen können. Ich habe festgestellt, dass Leute auf mich eifersüchtig sind, was ja auch eigentlich paradox ist, wenn sie sagen, Mensch, kannst du viel lesen. Und ich will einfach mal sagen, dass man dass man diese Paradoxie sehen muss und dass die sich nicht nur auf den Knast bezieht, sondern dass die auch was über die Gesellschaft, über den gesellschaftlichen Zustand aussagt. Es ist so, das klingt komisch, dass man tatsächlich in der Haft, in diesem Zustand totalen, also möglich fast völligen Eingeschränktseins, Freiräume auftun, sich sieht, die man draußen nicht mehr hat. Oder ist es jetzt unklar gewesen? Kannst du dir da noch was vorstellen? Weißt du, wenn du so ins Allgemeine ausweichst, dann ist es bestimmt richtig, dass es immer Paradoxien gibt und dass jedes Elend auch noch irgendeinen Nutzeffekt abwerfen mag. Hm. Nur kommt mir eigentlich seltsam vor, dass diese Pfefferkuchenweisheit, also dass jedes Ding seine zwei Seiten hat, dass du die in Bezug auf die Haft und auf die Schriftstellerei so dezidiert formulierst, und du gehst ja in der Süddeutschen noch einen Schritt weiter, da möchte ich noch ein Zitat bringen, was du in diesem Gespräch mit der Süddeutschen gesagt hast. Du hast gesagt: Erst im Knast war ich gezwungen, auf die Sprache zu kommen. Ich empfand das als einen heilsamen Zwang. Ich bin darauf gekommen, dass die Sprache der Urgrund von allem ist. Ja, das ist aber eine undeutliche Formulierung, ja. Naja, weißt du, undeutlich, also ich habe zum Beispiel erst mal ein bisschen dabei schmunzeln müssen. Ja, das habe ich mir gedacht. Weil es so bekannt ist, weil man das Schema in- und auswendig kennt, diese rigorose Reduktion aller Betätigungsmöglichkeiten. Der wird als Vorstoß zu neuen Ufern gepriesen. Also mich würde natürlich genauer interessieren, was die begünstigenden Bedingungen in der Haft für die Schreiberei heute sein sollen. Warum ist das günstig? Guck mal, Haft bedeutet doch Realitätsverlust. Naja, das ist aber auch ein Klischee. Das ist genauso eine Pfefferkuchenweisheit wie die andere. Da habe ich mich schon immer dagegen gewehrt. Das stimmt auch gar nicht in Bezug auf die Schriftstellerei oder die Schreiberei oder wie man sie nennen mag. Das ist immer, du gehst ja nicht durch die Straßen, erlebst was und beschreibst es dann. Sondern insoweit du überhaupt eigene Erfahrungen oder was irgendwie verarbeitest, geht es erst dann, wenn sie verschwunden sind, irgendwie lang, weit zurückliegen und dann nach Jahren wieder hochkommen. Und um diese Konzentration zu haben, dass das wieder hochkommt und dass das auf einer verallgemeinerten Basis wieder hochkommt, musst du dich von dem allgemeinen Getriebe zurückziehen. Jeder, der schreibt, zieht sich für die Zeit, in der er schreibt, irgendwie zurück, wahrscheinlich auch du. Und dieser rein äußerliche Zwang ist halt in der Haft gegeben. Du kannst nichts anderes machen, du hast Zeit und kannst dir die Zeit einteilen und machst das. Das verstehe ich vollkommen, Christian. Ja. Nur ich verstehe eines nicht, dass du keinen Unterschied machst. Also zunächst mal, um dir recht zu geben, selbstverständlich, also die Situation jedes Schreibers. Setzt voraus, ja. Dass er in seiner Klause am Schreibtisch sitzt, also in einer, Gott, in dem Moment, wo er wirklich in die Tasten greift oder zum Federalter greift, da existiert er in einer gewissen klösterlichen Abgeschiedenheit. Das ist bei allen Sachen so. Aber mich wundert, dass du keinen Unterschied machst zwischen einem selbst auferlegten Zwang, nicht, woran das Ich sich ja dann auch stärken kann im Bewusstsein der Möglichkeiten, die es hätte, was ganz anderes zu machen. Also zwischen diesem freiwilligen Verzicht, der negativ sozusagen das Universum aller Möglichkeiten in sich enthält, und diesem ganz dumpfen äußeren Zwang ohne die Möglichkeit des Entrinnens. Und du legst ja selber sehr großen Wert auf Sprache. Mir fiel da auf, dass du gesagt hast, die Haft wäre eine Situation, eine gute Schreibsituation, die sich andere erst künstlich schaffen müssen. Mhm. Ne? Das klingt auch so ein bisschen abwertend, weil der Gegensatz von künstlich wäre ja in diesem Falle echt, nicht? Man hat also fast so den Gegensatz Jute statt Plastik, also Knast bis Jute. Wenn der Schriftsteller sich freiwillig zurückzieht, um zu schreiben, ist das Plastik. Und offenkundige Lob, also des äußeren Zwanges, dieses Positivieren, das finde ich, das verstehe ich nicht ganz, weil es doch eigentlich bis jetzt nicht so gewesen ist, dass Schriftsteller vor allen Dingen Galeerensklaven und Kettensträblinge gewesen sind. Ne? Sondern man würde doch immer denken, also dieser privilegierte Job des Schriftstellers, der setzt auch gesellschaftliche Privilegien voraus. Ja. Und das erste ist, dass der Schriftsteller kein Sklave ist, dass er also nicht in Ketten liegt und so weiter. Und jetzt sagst du gerade umgekehrt, also nichts besser als ein Knast. Naja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist das Beste, was man aus dem Knast noch machen kann. Und die Sache ist natürlich die, ich bin insofern natürlich auch im Knast privilegiert gewesen. Andere müssen arbeiten. Wenn ich 8 Stunden arbeiten hätte müssen, hätte ich das auch nicht gesagt. Ich habe 8 Jahre lang keinen Strich Knastarbeit gemacht. Das ist natürlich eine Voraussetzung, die man da eigentlich noch dazu sagen muss, damit es gilt. Zweitens, es ist von mir heraus, ich finde jetzt nicht das richtige Wort, Trotz ist vielleicht zu wenig und Widerstand wäre zu viel, aber irgendwo dazwischen eine Form von Selbstbehauptung. Also es ist tatsächlich möglich, in dieser Situation noch eine Ecke zu finden, in der du zumindest im Kopf abhauen kannst aus dem Ganzen und irgendwie weitermachen. Also die Gedanken sind frei, dieses alte Lied. Insofern fast das alte Lied, das stimmt zwar auch nicht ganz, weil die nicht von alleine frei sind, sondern dich darum kümmern musst und auch nie eine ganze Sicherheit hast und da auch die Leute von draußen brauchst, die dir das insofern auch noch bestätigen oder dich da korrigieren. Aber es gibt diese Möglichkeit. Es ist auch im Knast, jedenfalls in der Form, wie ich ihn erlebt habe. Es wäre ja nochmal was anderes, wenn ich weiß nicht was, es gibt auch die Türkei oder gibt, weiß nicht was, Ostblockstaaten oder was, wo du also vollkommen abgeschnitten bist, was ich nicht war, wo das dann nicht der Fall wäre oder wo du noch eine besondere Stärke haben müsstest, die ich dann nicht hatte, um dir das zu erarbeiten. Aber ich will damit sagen, es gibt, und das ist meine Erfahrung, auch in der desolatesten Situation, wo du tatsächlich nur noch ein Papier und Bleistift hast, eine Situation, dich daraus zu katapultieren, wenigstens den Kopf und zu überleben. Mich erinnert das also erstaunlich an, also ich sehe da eine erstaunliche Kontinuität so einer bestimmten deutschen Innerlichkeitstradition. Ne? Also ja, aber bleibt dir doch nichts anderes übrig im Knast. Verstehst du? Das ist ja, du tust so, als würde ich das jetzt positiv formulieren und sagen, alle Leute sollen in den Knast, das ist doch Quatsch, habe ich doch nicht gesagt, braucht man doch auch nicht so zu verstehen, sondern ich sage, wenn man schon drin ist. Ja, aber weißt du, Christoph, das klingt anders. Also das verstehe ich ja vollkommen. Also wenn man sagt, was blieb mir dann den anderes übrig im Knast, alles zu schreiben, ich konnte ja nichts anderes machen. Nur so wie du dich definierst und gerade eigentlich auch in dem Gespräch vorhin und in dem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung stellst du dich nicht dar als einen, der Schriftsteller aus Not geboren ist, sondern du stellst dich dar als Schriftsteller aus Überzeugung, der im Knast, wie du wörtlich sagst, entdeckt habe, dass der Sprache, dass die Sprache der Urgrund von allem sei. Von das aller Vermittlung, von aller Vermittlung wollte ich sagen. Von aller Vermittlung, naja, das von ist aller Vermittlung, von aller Vermittlung, das ist ja klar, das meinst du, wie Gerd da gegrinst hat, als er das gelesen hat und wie ich, wie es mir peinlich wurde, als ich es gelesen habe, von allem ist natürlich blödsinnig. Ja, das ist aber eine persönliche Sache von mir, wenn ich dazu den Knast baue, ist mein Problem, ist kein allgemeines Problem. Ja, das wäre nun wieder ich hätte ja vorher da. Und zweitens möchte ich dir doch nochmal widersprechen, dass ich mich darstelle als hier was Schriftsteller oder was. Das habe ich auch in der Süddeutschen oder sonst wo gesagt, dass ich mich nicht als Schriftsteller betrachte, sondern ich schreibe halt. Was bleibt mir denn? Ich weiß auch jetzt nicht, was ich anders machen soll. Das ja. ist der einzige Bereich, wo ich noch irgendwie was machen kann, was mir mal ab und zu ein bisschen Spaß macht. Ich weiß es nicht, ich habe auch keine politische Perspektive, ich wüsste nicht, wo ich irgendwie noch was verändern könnte und so, aber aufgrund meines ganzen Lebenslaufes und irgendwo, ich kann nicht malen, wenn ich malen könnte, würde ich vielleicht malen oder wenn ich Musik machen könnte, würde ich Musik machen, kann ich alles nicht. Aber die Sprache und was es so gibt, an Literatur zu lesen, das ist noch ein Bereich, da ist irgendwie noch, also gibt's noch Räume. Aber Christoph, wenn wir das mal vielleicht ein bisschen versuchen so auseinanderzuhalten. Du hast vorhin gesagt, deine Definition des Knastes als einer günstigen Schreibsituation ist nicht nur deine Privatsache, nicht nur deine persönliche Erfahrung, wie du jetzt behauptest hast, sondern du hast vorhin gesagt, das würde doch hinweisen auf bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen. Ne? Paradoxien, ja. Und ich glaube, man sollte das vielleicht mal festhalten, weil wenn du jetzt einfach sagst, es ist mein Privatvergnügen, dann nimmst du wieder diese Verbindlichkeit zurück, auf der du vorher bestanden hast. Und dann wird das alles ein bisschen bla bla. Da würde mich interessieren, was sind denn das für Bedingungen? Hast du irgendeine Vermutung, welcher gesellschaftliche Sachverhalt sich in der Paradoxie ausdrückt, dass man schreiben besonders gut im Knast kann, wo man eigentlich unter Realitätsentzug leidet. Ne? Was drückt sich da aus? Also wenn es irgendwas Gesellschaftliches ist, du hast es ja gesagt, ich nehme an, oder vielleicht hast du irgendwelche Vermutungen. Ja, die Frage habe ich mir so noch nicht gestellt, sondern ich habe das einfach nur festgestellt. Und wenn ich einfach so assoziativ darauf antworte, ist das, dass ich draußen oder die gesellschaftlichen Zustände dermaßen verkleistert sind und dermaßen undurchsichtig sind, dass ich gar nicht sagen kann, was jetzt, wenn du immer sagst, Realitätsverlust und dieses Klischee, wer im Knast ist, der blickt nicht mehr durch und so. Das setzt ja voraus, dass es eine Realität gibt, die man verlieren kann. Das heißt, es gibt irgendeinen gesellschaftlichen Zustand, der ist klar, wie er ist. Und den erfährt jeder, der da drin rumwurschtelt, erfährt den als feststehend gleich und eindeutig. Und wenn er dann in den Knast kommt, verliert den. Das stimmt doch aber gar nicht. Geh doch mal raus, das ist doch vollkommen unklar, was da läuft. Was ist denn da Realität? Gibt es da verschiedene Realitäten? Also ich weiß nicht, wüsste nicht, was ich sagen sollte, was eine Realität ist. Ja, du nimmst von Realität, wenn ich davon spreche, auch sofort wieder so einen philosophischen Wesensbegriff. Aber Realität, das heißt ja nicht, dass man sie sofort auf den Begriff bringen muss als etwas Wesentliches. Sondern meinetwegen, wenn du Balzac nimmst oder Dickens oder sonst was, die gesellschaftliche Realität drückt sich aus in einer Mannigfaltigkeit von Figuren, Personen, Charakteren, Handlungen und dergleichen, die man irgendwo sehen muss, nicht? Wenn du im Gefängnis festgehalten wirst, dann sind doch deine Möglichkeiten, schon spazieren zu gehen, relativ reduziert, sehr viel reduzierter noch die Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen, dich zu informieren und so weiter. Aber diese gesellschaftliche Realität, die du eben beschrieben hast, hat ein Ausmaß, ein erdrückendes Ausmaß an Information, Eindrücken und Vielfalt und Unerklärbarkeit. Das muss gar nicht so wesenhaft sein, da ist es auch bei dir wieder so ein Ding, dass du das immer gleich reinschiebst. Das ist einfach zu viel, um das festzuhalten. Und in der Situation, in der das alles weg ist, kannst du erstmal wieder sortieren, kannst dich zurücklehnen, kannst es hochkommen lassen. Und das in der Form wieder hochkommen lassen, die dir dann, wo du vielleicht selbst noch einen kleinen Einfluss hast, das irgendwie in eine bestimmte, zum Beispiel eine Geschichte zu lenken. So sehe ich das. Naja gut, wenn ich dich jetzt interpretieren wollte mir so eine Erklärung zusammenbasteln, ne, dann würde ich ungefähr sagen, nicht, also ich würde sagen, dass das mit dem hiesigen Kunstverständnis auch zusammenhängt. Also wenn du sagst, dass die Schreibsituation für den Häftling eine besonders günstige ist, denn nach hiesigem Kunstverständnis ist der Künstler doch ein schöpferisch tätiger Mensch, nicht? Er muss also bildlich gesprochen immer mit der Kelle ins eigene langen. Ein Spaß ist das aber nicht, nämlich gleichsam mit dem Teelöffel an dem wankenden Schrumpfich herumzukratzen, was heute von der Person noch übrig ist. Deshalb kommt es zu folgender Konstellation: In der Welt bin ich einer von 5 Milliarden, in der Zelle bin ich allein, nicht? In der Welt bin ich nichts, auf meinen 12 Quadratmetern oder wie viel es sind, bin ich Acht. König. Acht. Vielleicht ist die Zelle, könnte man ja jetzt schlussfolgern, der einzige Raum, den das bürgerliche Schrumpf-Ich noch ausfüllen kann, nicht? Ich meine, schon bei Leibniz taucht ja die Idee von der fensterlosen autistischen Monade auf. Ja. Also und man hat das ja immer als Schlüsselfigur des bürgerlichen Sozialcharakters begriffen, und man könnte ja annehmen, das sei jetzt in der Bundesrepublik auf eine gewisse Weise Wirklichkeit geworden, ne? Könnte man nur, bist du dann immer, du gehst ja auch dann immer gleich ins Tiefste und ins Höchste und bürgerliche Kunstbegriff und pipapo. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da kein so, ich weiß nicht, was Kunst ist. Und hier am Theater erfahre ich, dass es eigentlich alles Idiotie ist, was gemacht wird. Aber Christoph, du und, bestehst doch auch mit auf den Begriff Literatur, in dem wer Gespräch sagt mit der denn das? Ja, wer aber sagt denn das? Du in der Süddeutschen. Also habe weißt ich von Literatur geredet? Richtig, ja, hast du. Also du hast da gesagt, ja, also ich kann mir du jedenfalls hast ein unter Beispiel. Literatur, ich nenne es immer Schreiben. Und. Und ich habe eigentlich der Vorstellung von Literatur habe ich keine. Ich lese auch keine zeitgenössische Literatur und kann mir auch nicht vorstellen, warum jemand meine Sachen lesen will. Ich kann es mir ehrlich gestanden nicht vorstellen, weil ich es von anderen auch komisch finde. Und ich habe eigentlich gar keine Vorstellung von Kunstbegriff mehr, was sein könnte, wo du immer gleich hier in die Tiefen gehst und immer gleich da mit Leibniz und allem drum und dran das Höchste rauszieht. Ich will das irgendwie, also vielleicht ist das zu unbewusst oder zu fahrlässig, so umzugehen, aber ich will einfach schreiben. Warum geht denn das nicht? Warum muss man denn immer gleich Bedeutung und Tiefsinn und so weiter alles haben? Warum muss denn alles letztlich sofort erklärt werden? Warum kann man nicht einfach mal einen Zustand beschreiben? Verstehst du, was ich meine? Warum geht es denn nicht? Ich habe ja nichts dagegen, dass man das tut, weißt du, aber ich muss dir jetzt wirklich das mal unter die Nase halten. Da hast du gesagt, in der Süddeutschen, je nachdem, wie man sich diesen Leser schafft, Ja. so wird Ach so, die Literatur, je ja. weiter dieser Leser weg ist, ne? Also du hast von einem Ja. imaginären Leser gesprochen, an den Ja. du dich als Schriftsteller wendest, und dann hast du den Satz ge gesagt, je weiter dieser Leser weg ist, desto mehr ist das Ergebnis des Schreibens Literatur. Also du Ja. peilst das doch offensichtlich Ja, an, und du okay, peilst es auch deshalb an, weil man das, was du schreibst, nur wirklich nur als Literatur genießen kann. Denn ein Krimi oder Ja, was Unterhaltung ist heißt denn es nicht. Literatur? Jetzt definier du bitte mal Literatur. Weil ihr bringt mich, um das nochmal von meiner Situation her zu sagen, es ist eine saublöde Situation, in der ich jetzt im Moment bin. Es bleibt mir nichts anderes. Ich habe mich auf die Sache eingelassen und jetzt muss ich die Sache auch fertig machen. Jetzt muss ich, wenn die Leute kommen und sagen, ja, ich will ein Interview, muss ich froh sein, dass die ein Interview mit mir wollen. Weil ich ja das Buch habe und das Buch muss auch verkauft werden. Also gebe ich das Interview, also sage ich irgendeinen Satz, den ich eigentlich so gar nicht meine, weil ich gar nicht darauf vorbereitet bin. Jetzt nagelst du mich wieder fest. Mein Begriff von Literatur ist, ich habe da überhaupt keine Vorstellung davon. Und jetzt habe ich das gesagt, jetzt nagelst du mich fest. Na gut. Nicht nur auf den Satz, sondern ich meine es inhaltlich auch so, weißt du, ich versuche das mal negativ einzugrenzen. Also man weiß ungefähr, wo es sich nicht um Literatur handelt. Nämlich, das ist Schund, das sind Krimis, das sind Science Fiction, Western, weiß der Teufel was. Also alles das, was die Leute lesen und es macht ihnen Spaß, ne? Etwas, was vornehmlich den Leser quält und ihn ein Bildungsbuch nur dann Ja, konsumierbar ist, den kannst du mir aber nicht unterjubeln. Wenn der Leser erstens ein gewisses Selbstquälbedürfnis hat und ein großes Erkenntnisinteresse, sodass er sich trotzdem durchbeißt, ne? Das würde ich grob als Literatur definieren, und da würde ich sagen, dass deine Texte das durchaus sind. Ich meine, du sagst es selber, Christoph, ich sage nichts anderes, du Ja. sagst selber, du fasst es als Kompliment auf, wenn man einzelne Texte als Zumutungen an den Leser betrachtet. Du sagst, da wird Wieder. es erst interessant, das wird eigentlich erst Literatur. Also gab ja da irgendwelche Diese Sache mit dem Differenzen. Frost, ja, Es mit gab dem Differenzen Verleger. mit dem Verleger. Der Verleger meinte, das wäre eine Zumutung, dem Leser das hinzuknallen. Und du sagst, wunderbar, ja, genau das muss man tun. Nicht? Genau da wird es interessant. Und da sage ich, Also das würde meinem Verständnis so von Literatur heute entsprechen. Es ist das, was jemand nicht, was jemand nicht so gerne freiwillig und nicht so gern sofort liest, ne? Sondern wo ein bestimmter Zwang auftritt, ein bestimmter Zwang, sich bilden zu müssen, dabei zu sein, ja, zu sein, Erkenntnisse gewinnen zu wollen. Ja, das kann aber, das ist aber jetzt deine Interpretation. Meine Interpretation ist eine andere. Also wenn ich eine Vorstellung habe, wenn ich meinetwegen jemanden nehme, der, wo das auch so sein kann, wo ich es aber gut finde, Thomas Pynchon zum Beispiel, dann ist es nicht, da gibt es kein Bildungsinteresse, da gibt es keine Interpretationsvorstellung, das kann man nicht festlegen, was das bedeuten soll. Und da entsteht so ein Zwiespalt. Also das ist zu einfach zu sagen, nur quälen und dann im Hintergrund, also so wie man hier ins Theater geht und irgendein Stück oder die Inszenierung gesehen haben muss oder sowas, so, von sowas redest du. Es gibt aber auch einen anderen zwieschlächtigen Zustand, dass man irgendwie abgestoßen ist und andererseits das aber als angenehm, zum Beispiel Sprache als schön empfindet. Sätze, lange Sätze, verschächtelte, irgendwie angenehm empfindet. Gleichzeitig kannst du dir das nicht vorstellen, dass es sowas auch gibt. So einen doppelten Zustand aus zwei widerstrebenden Empfindungen, die man dabei hat. Das ist doch was völlig anderes als dieser Bildungsquatsch, den du jetzt da wieder als auch leicht klischeehaft hier als einzige Möglichkeit darstellst. Naja gut, du kannst ja nicht bestreiten, also dass die Sätze bei Thomas Mann, weiß Gott, verschnörkelt und kompliziert und lang und mit genug Girlanden versehen also sind. Ne? Und trotzdem keine Qual. Und trotzdem ist es keine Qual, trotzdem geht es eine Handlung, es ist durchsichtig, was abläuft, es sind nicht Brocken, es sind nicht Fragmente, wo der arme Leser sich also seinen Reim drauf machen muss. Und was man ihm ein bisschen so vorsetzt, nicht? Er muss es eben schlucken, nicht? Was in diesem Sinn meine ich, also dass in diesem, dass nicht nur in dem, was du in der Süddeutschen gesagt hast, nicht, sonst würde ich dich dann nicht auf ein Wort festnageln, sondern auch substanziell, dass da so ein bestimmter Kunstbegriff drinne steckt, nicht, also so ein Hang bisschen zum echten, authentischen, ernsthaften, eigentlichen Quälenden. Und ich habe eben die Vermutung, weißt du, dass das daher kommt, nicht die, dass heute nun die Realitätserfahrung ja tatsächlich weitgehend fiktiv ist. Ne? Also, das sagst du jetzt auch. Ja, selbstverständlich. Das meiste ist durch die Medien vermittelt. Was wir unmittelbar erfahren, ist sehr arm. Ja, das ist aber das Gleiche, was ich sage. Ja, gut. Ja. Wenn man unter diesen Bedingungen diesen traditionellen Literatur- oder Kunstbegriff hat, dann kann man eigentlich, dann muss man zu der Auffassung kommen, die du ja auch vorhin angeschnitten hast, nämlich dass man sagt, nur die Zelle ist wirklich, nur die Zelle ist echt, alles andere ist Einbildung, Talmi, Flitter und im Grunde unwesentlich. Ne? Das heißt, ich meine, oder ich habe den Verdacht, das Festhalten so an der Ideologie vom Künstler, als einer vorwiegend schöpferisch-tätigen Person, die so aus eigenem Kunstwerk geschafft, nicht, die führt selten in der Wirklichkeit, aber tendenziell immer in den Knast, weil sich eben jemand, der ins Eigene langen will, vorkommen muss, als wäre er so an Händen und Füßen gefesselt. Und wo du sagst, also der Knast ist eine besondere Schreibsituation. Ne? Mhm. Da könnte man natürlich dir hämisch, aber nicht ohne Berechtigung beipflichten und sagen, also die bundesrepublikanische Literatur ist auch danach. Ne? Ja. Sieht ja, was ja aus nach Champignons im Bunker gezogen. Aber liegt das an der Literatur oder liegt das an der Bundesrepublik? Liegt es an mir, an meiner Vorstellung oder dass ich zu fantasielos bin oder liegt es an den Verhältnissen, dass die sonst nichts anderes zulässt? Das weiß ich nämlich nicht. Also ich vermute, das liegt an den Verhältnissen. Naja, weißt du, nur die Verhältnisse... Warum fällt denn keinem anderen was ein? Es muss ja nicht ich sein. Es könnte ja irgendwie einer kommen, der jetzt sowas schreibt wie Balzac, aber kommt ja keiner. Das ist richtig, nur die Frage ist wiederum, warum unter diesen Bedingungen trotzdem sowas wie Literaturversuche entstehen müssen. Und weißt du, vorhin auf dieser Stelle mit dem Cäsar bin ich deshalb herumgeritten, weil wenn man sich jetzt deine Biografie anguckt, deine Biografie als Medienperson, ne, die du hast, ja. Dann fällt auch Filmschauspieler, Videofilmer, Schriftsteller, Regieassistent, also was du auch machst, Kunst muss es sein. Jetzt fragt man sich natürlich die Episode dazwischen, Raff, fällt die eigentlich wirklich so sehr aus dem Rahmen? Oder könnte man heute sagen, Kunst ist die Fortsetzung, oder nee, könnte man sagen, der bewaffnete Kampf ist die Fortsetzung der Kunst mit anderen Mitteln, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Oder man könnte das umdrehen und sagen, vielleicht ist auch das, was in der Bundesrepublik so als Kunst verkauft wird, Terror. Nicht, Terror ist ein gutes Wort, aber ich meine es, um es nur zu präzisieren, vielleicht ist das ein Ausdruck eines sehr viel weiterreichenden Sendungsbewusstseins, sehr viel weiterreichender Machtansprüche. Also vielleicht ist das durchaus eine künstlerische Sendung. Ach, deswegen Cäsar, ja, das ist durchaus möglich, ist nicht schlecht. Nur man kann es auch anders sehen, man kann es auch irgendwie so in eine Form von sich wehren. Wenn ich, mir fällt da gerade plötzlich der Knacki ein, der sagt, die sind immer böse zu mir, also klau ich weiter. Wenn ich das als quälend erfahre, dann hau ich zurück. Und wenn ich merke, dass es ist immerhin, du musst eines zugeben, es ist weniger schädlich, wenn ich in Form von Büchern zurückhaue, als wenn ich jemand totschieße. Das wirst du mir ja wohl zugeben. Aber die Berechtigung, wenn ich das als quälend erfahre, mich dadurch zu wehren, dass ich es als quälend beschreibe, was ich als quälend erfahre, die kannst du mir doch nicht abnehmen. Das braucht ja niemand zu lesen, wenn es ihm keinen Spaß macht. Ja, da gebe ich dir natürlich völlig recht. Ne? Nur, guck mal, ich meine, mir ist noch ein anderer Punkt aufgefallen, weißt du, als ich das in der Süddeutschen gelesen habe, wo du also die Haftsituation als eine für die Produktion von Literatur günstige beschreibst, ne? Dann habe ich mir gedacht, rückschließend, wenn das so ist, dann waren doch die Risiken und Chancen innerhalb der RAF für die verschiedenen Mitglieder etwas ungleich verteilt, weil es am Ende dann so aussieht, wenn jemand dabei war und er hat eine ausreichende Portion künstlerisches Sendungsbewusstsein, dann kann er die RAF, nicht die RAF, dann kann er die Haft schließlich zur Not als eine Art Bildungsurlaub, als Erlebnisreise nach innen abbuchen, während diejenigen, die dann nur oder in erster Linie politische Motive hatten, am Ende die Dummen sind, ne? Weil die ja nun diesen Surplus-Gewinn, also diesen geistigen, dass sie jetzt die Sprache als Urgrund von allem erkennen, kaum haben werden. Ich meine, vielleicht ist diese Gegenüberstellung auch unfair. Ich meine, ja, vielleicht also war in der ganzen RAF dieses Moment sehr stark entwickelt. Ne? Es gab ja sehr viele andere, die auch vorher was mit der Kunst zu tun haben. Erstens mal lasse ich mir nicht absprechen, dass ich die RAF aus politischen Motiven gemacht habe. Also wenn, das kannst du mir ruhig absprechen, aber dem widerspreche ich ja einfach. Punkt. Ja? Ich habe das schon so gemeint, als ich das gemacht habe. Egal, ob es falsch war oder nicht. Oder das ist falsch, weil das musst du jetzt schneiden dann. Das habe ich so gemeint in dem Moment und das habe ich ernst gemeint und das habe ich vielleicht auch deswegen gemeint, weil ich gemerkt habe, weil gut, okay, das noch Sendungsbewusstsein. Das Zweite wollte ich dir widersprechen, du mit deinem Sendungsbewusstsein dauernd. Was soll denn das? Wieso ist alles Sendungsbewusstsein? Warum kann man denn nicht einfach irgendwas machen, ein Bild malen oder schreiben oder meinetwegen auch Kunst machen, wenn man noch eine Vorstellung hat, dass das Kunst sein soll? Ich habe gar kein Verhältnis mehr zu dem Wort Kunst. Warum muss das immer gleich mit Sendungsbewusstsein, Weltveränderung, Bewusstseinsveränderung oder Macht und Manipulation verbunden sein? Warum kann man nicht einfach nur mal was mitteilen, was man selber feststellt, einfach aus dem Bedürfnis heraus, ich habe jetzt hier so eine Vorstellung oder eine Vorstellung von der Geschichte und die schreibe ich jetzt auf und wenn es einer liest, ist es gut und wenn es keiner liest, ist es auch keine Katastrophe. Warum muss das immer gleich mit globalen Zielen verbunden sein? Ja, Christoph, aber das frage ich doch dich und ich meine, du windest dich da jetzt auch ein bisschen raus und so banalisierend. Auf den Boden runterholen. Nein, du schreitest einfach ab, was du vorher gesagt hast. Guck mal, wenn ich jetzt nehme, was du ausgedrückt hast, nämlich du sagst, Urgrund bezieht sich auf Vermittlung, aber wenn ich einen Satz lese, dass du im Knast festgestellt hast, die Sprache sei der Urgrund von allem, ne? Dann kommt mir doch automatisch die Idee, oder ich muss ein bisschen schmunzeln auch deshalb, weil ich mir sage, also der Wackernagel vom Grundwiderspruch zwischen Arbeit und Kapital kommt ja zum Urgrund von allem. Das heißt, irgendwas Gründliches muss es immer sein. Ne? Das heißt, warum kann der nicht mal aufhören, also mit sich selber als in innigster Verbindung zu irgendwelchen letzthinigen Wesenheiten zu begreifen, ganz gleich, was er tut, weißt du? So dass sich das so darstellt, der Standpunkt ist austauschbar, ne? Ja. Aber die Begründung ist immer dieselbe. Die Begründung ist immer, was ich gerade mache. Das steht in einer klaren, logischen Ableitung von ganz grundlegenden, wesentlichen Dingen. Ne? Und dagegen bin ich skeptisch, nicht? Ich meine, das will ich ja gerade zur Diskussion stellen, aber man kann das schlecht zur Diskussion stellen, wenn du dann nachher sagst, das habe ich doch gar nicht so gemeint, ich schreibe doch nur ein bisschen und sollen es die Leute lesen oder nicht, das ist mir ganz gleich und so weiter, nicht? Du erklärst das dann eigentlich unverbindlich zu deinem Hobby, ne? Die Schriftstellerei, was du machst, jetzt. Aber das ist doch nicht deine Praxis, ne? Oder so wie du dich sonst äußerst und du gibst es ja als Buch heraus, ist das doch nicht einfach nur ein Hobby, ne? Und dann muss ja, man das stimmt, ich will auch weiterschreiben, ja klar. Sicher, ne? Und da muss man doch fragen nach der Funktion. Ich meine, auch eine andere Frage. Ja, aber bitte ich. Nein, aber es ist doch schon so, dass du, also was ich zum Beispiel da im Kopf hatte mit dem Urgrund von allem, Urgrund von Vermittlung, war einfach jetzt, um es mal näher einzukreisen bei mir, dass ich vorher nur bildlich gearbeitet habe. Also ich habe zum Beispiel mit Video habe ich einfach alle möglichen Wochenschauen und so weiter aufgenommen und habe die neu montiert. Also visuell und nur mit sehr wenig Sprache gearbeitet. Und dann habe ich festgestellt, je mehr ich mich mit Sprache beschäftige, desto mehr kann ich auch das Visuelle begreifen. Also ich könnte jetzt, wenn ich Video machen könnte, könnte ich das anders machen und vielleicht besser machen oder mehr ausdrücken können von dem, worum es mir geht, als vorher. Das ist das, was ich damit meinte. Ja, aber genau in dem, was du jetzt sagst, kultivierst du doch und stilisierst du dich selbst zum durchgehaltenen Künstler. Das heißt, du machst jetzt Schriftstellerei, du hast vorher Video gemacht. Ja. Video ist selber so ein Mythos, ne? Wieso? Was ist dann ein Mythos? Was das Mystische an Video ist. Weißt du, wenn man das so praktisch als eine Kunstgattung bezeichnet, ne? Dann ist es Mystik. Und es ist Mystik ja auch in dem Sinne, nicht, als es, Gott, als du es ja in deinen eigenen Texten, nicht, diese ganze Videosache, ähnlich benutzt wie der Fassbinder auch in diesem Raff-Film, die dritte Generation, nicht? Ich kenne ihn nicht, aber ich habe davon gehört, ja. Na gut, guck, schau mal, bei dir gibt es doch, warte mal, wo, ich habe mir das auch rausgeschrieben, diese Zitate irgendwo. Ach ja, bei dir gibt es doch so eine kleine Geschichte, in welcher, also diese Videoaufzeichnung. Zur Verdopplung von Wirklichkeit führen. Richtig, ja. Ne? Wo die für beträchtliche Verwirrung sorgen. Ne? Die Personen sind dann doppelt da, schließlich verschwinden sie wirklich. Und, du sagst, hast also auch schon in diesem. Also auf der einen Seite taucht das bei dir so denunziatorisch in dem Buch auf, ne, was du geschrieben hast. Auf der anderen Seite taucht das ganz affirmativ auf in dem Interview, da sagst du auch, du hast Videos gemacht, ne? Und gut, im Spiegel stand auch mal, was für Videos das waren und mit welcher Kamera die aufgenommen worden sind, also das lassen wir lieber, ne? Und da komme ich eben auf, da ist mir eben eingefallen, dass Videorekorder nicht in diesem Fassbinder-Film, die dritte Generation, eine wichtige Rolle spielen. Das ist ein Film über die Raff und diese Videorekorder, die dienen da den Verschwörern als Erkennungszeichen und nicht, also weißt du, ihre nervtötende Allgegenwart, die signalisiert dem Zuschauer eine hochgradig fiktiv gewordene Realität, nicht alles ist Fernsehen. Nicht die Raff und der zweite Juni, die haben Videobänder überspielt und geschickt. Der zweite Juni hat sich selber dauernd auf Video abgelichtet und die Bänder sind der Polizei in die Hände gefallen, war sehr klug. Die Lorenz-Entführung, das war praktisch ein riesen Fernsehthriller ja. mit echten Hauptdarstellern und so weiter. Ne? Das heißt, wenn du von Video sprichst und das jetzt so als Kunst, als eine Kunstform darstellt, der du dich in deinem einer abwechslungsreichen künstlerischen Laufbahn einmal zugewendet hast, ne? Dann fällst du doch hinter solche eher denunziatorisch gemeinten Stellen in deinem eigenen Buch zurück. Ne? Also im Buch steht... Wieso? Die haben es doch erzeugt. Die haben sie doch erzeugt. Die Erfahrung oder die Arbeit, die ich damit gemacht habe, hat mich doch drauf gebracht, diese denunziatorische, wie du das nennst, Stellen zu schreiben. Wieso falle ich da hinterher zurück? Das musste ich doch machen, damit ich es schreiben konnte. Ja, weil du jetzt im Gespräch betonst, du habest dich mal dem Visuellen zugewendet und dann dem Sprachlichen. Mhm. Ne? Und aus der Sprachlichen bin ich drauf gekommen, dass ich das Visuelle ohne das Sprachliche gar nicht machen kann. Und dann, das ist eigentlich vollkommen logisch, und dann bin ich auf so eine Geschichte gekommen. Das ist doch eigentlich vollkommen, und die empfindest du als denunziatorisch und das ist positiv gemeint, oder wie soll ich das verstehen? Das ist doch alles wunderbar eigentlich, so wie du es beschreibst. Es ist nicht einfach wunderbar, sondern ich sage, in der Geschichte kann ich wenn ich sie, und ich muss sie als ein Lehrbeispiel auffassen, weil der unmittelbare Wert an Spannung und Unterhaltung ist eben nicht wie bei einem Krimi. Ne? Das heißt also, ich komme nur dann als Leser auf meine Kosten, wenn ich denke, ich lerne was dabei, weil ich mich nicht unmittelbar dabei einfach amüsieren kann. Also muss ich nachdenken, was denn das alles bedeuten soll. Mhm. Dann komme ich zu dieser Interpretation. Ne? Während so wie du jetzt über Video und Visuelles sprichst, du eigentlich genau wieder so einen Mythos aufbaust, wie wenn das etwas Selbstständiges wäre, das Visuelle. Ne? Das ist doch selber ein hochgradig artifizieller Begriff, das ist eine spätanalytische Unterscheidung zwischen dem Visuellen, dem Akustischen und was weiß ich noch was für anderen sensorischen Empfindungen. Ne? Und du stellst das fast als eine künstlerische Sparte heraus. So, ich muss mal kurz das Band wenden.